Mutter. Was? Ich gehe. Wohin? In den Weinberg. Warte. Willst du etwas? Dein Frühstück. Lass nur. Ich werde Trauben essen. Gib mir das Messer. Zu was? Um sie zu schneiden. Das Messer. Das Messer. Verflucht seien alle Messer. Und der Bube, der sie erfand. Denkst du immer nur daran? Und die Flinten und die Pistolen und das kleinste Messer und selbst die Hacken und Spaten des Ackers. Schon gut. Alles, was den Körper eines Mannes zerfetzen kann. Ein schöner Mann. Die Blume im Mund, der in die Weinberge geht oder zu seinen Olivenbäumen. Seinen eigenen, ererbten Olivenbäumen. Schweig doch. Und dieser Mann kommt nicht wieder. Oder wenn er wiederkommt, nur darum, dass man einen Palmenzweig auf ihn lege. Oder eine Schüssel mit grobem Salz, damit er nicht aufquillt. Ist es jetzt genug? Und wenn ich 100 Jahre lebte, würde ich von nichts anderem sprechen. Er ist dein Vater. Er roch wie eine Nelke. Und ich genoss ihn 3 kurze Jahre. Dann dein Bruder. Ist das in Ordnung? Darf das sein, dass so ein kleines Ding wie ein Messer einen Mann umbringen kann, der wie ein Stier ist? Ich werde nie schweigen. Die Jahre vergehen. Die Verzweiflung brennt mir in den Augen. Willst du endlich aufhören? Nein, ich will nicht aufhören. Kann mir jemand deinen Vater wiedergeben? Und deinen Bruder? Und dann das Zuchthaus. Was ist dein Zuchthaus? Da essen sie, da rauchen sie, da spielen sie Gitarre. Und aus meinen Toten wächst Unkraut. Sie sind stumm. Staub. 2 Männer wie Geranien. Und die Mörder im Zuchthaus, frisch, sehen in die Berge. Soll ich sie etwa erschlagen? Nein. Könnte ich schweigen, wenn ich dich durch diese Tür gehen sehe? Ich möchte nicht, dass du ein Messer trägst. Ich möchte nicht, dass du aufs Feld gehst. Und wenn ich dich in die Weinberge mitnehme, Mutter? Was hat deine Alte in den Weinbergen zu suchen? Alte. Liebe Alte. Liebe. Liebe Alte. Dein Vater nahm mich mit. Das ist gute Art. Dein Großvater ließ an jeder Ecke ein Kind. Das gefällt mir. Die Männer, Männer, der Weizen, Weizen. Und ich? Mutter. Du? Was? Muss ich es dir noch einmal sagen? Ach so. Das Mädchen ist gut. Nicht wahr? Anständig, fleißig, backt ihr Brot und näht ihre Kleider. Trotzdem, wenn ich von ihr spreche, empfinde ich etwas wie einen Steinwurf an die Stirn. Mutter. Ich werde allein sein, wenn du gehst. Du wirst zu uns ziehen. Nein. Ich kann deinen Vater und deinen Bruder hier nicht verlassen. Ich muss jeden Morgen zu ihnen gehen. Wenn ich fortziehe, könnte einer von den Felix, einer von der Mördersippschaft sterben und an ihrer Seite beerdigt werden. Nein, nur das nicht. Niemals. Mit den Fingernägeln würde ich sie ausscharren und ich ganz allein würde sie gegen die Friedhofsmauer schmettern. Schon wieder. Verzeih. Seit wann hast du Beziehungen zu ihr? Seit 3 Jahren. Hatte sie nicht früher einen anderen Bräutigam? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Die Mädchen müssen sich ihre Männer ansehen, bevor sie sie heiraten. Ich habe niemand angesehen. Ich habe deinen Vater angesehen. Und als sie ihn ermordeten, habe ich die Wand angesehen. Eine Frau, ein Mann und weiter nichts. Du weißt, dass meine Braut gut ist. Ich zweifle nicht daran. Doch tut es mir leid, dass ich nicht weiß, wie ihre Mutter war. Ist das nicht einerlei? So. Was willst du? Gut, du hast recht. Wann soll ich für dich werben? Ist es dir Sonntag genehm? Ich werde ihr die Messingohrringe mitbringen, die alten. Und du kaufst dir durchbrochene Strümpfe und für dich 2 Anzüge. Ich gehe jetzt. Grab das Stück bei der Mühle gut um, du hast es vernachlässigt. Verlass dich darauf. Mit Gott, Mutter. Mit Gott. Wie geht es dir? Ja, komm doch näher, Nachbarin. Ich war beim Kaufmann und wollte dich einmal besuchen. Wir wohnen so weit. Ich bin seit 20 Jahren nicht mehr die Straße hinaufgegangen. Du hast es gut. Glaubst du? Dein Sohn hat den Weinberg gekauft. Er hat Glück gehabt. Und jetzt wird er heiraten. Höre. Nun. Du kennst die Braut meines Sohnes. Ein braves Mädchen. Gewiss, aber... Aber niemand kennt sie genau. Sie lebt mit ihrem Vater, ganz allein, sehr weit drüben, 10 Meilen vom nächsten Haus. Sie ist gut, an Einsamkeit gewöhnt. Und ihre Mutter? Ich habe ihre Mutter gekannt. Eine Schönheit. Ihr Gesicht strahlte wie das einer Heiligen. Doch ich mochte sie nie. Sie hat ihren Mann nicht geliebt. Was die Leute nicht alles wissen. Entschuldige, ich wollte dich nicht kränken, aber es ist so. Indessen, ob sie zurückhaltend war oder nicht, weiß niemand. Sie war stolz. Mal dasselbe. Du hast mich gefragt. Ich wünschte, dass keiner etwas von der Toten oder Lebenden wissen möge. Sie sollen wie 2 Disteln sein, von denen man nicht spricht. Und die stechen, wenn es soweit ist. Du hast recht. Dein Sohn ist ein prachtvoller Mensch. Darum wache ich über ihn. Man hat mir gesagt, das Mädchen sei schon einmal vor Jahren verlobt gewesen. Sie war damals 15. Er heiratete vor 2 Jahren eine ihrer Cousinen. Übrigens erinnert sich niemand mehr dieser Angelegenheit. Und warum erinnerst du dich? Du stellst Fragen. Wer war der Bräutigam? Leonardo. Was für ein Leonardo? Leonardo Felix. Felix. Aber welche Schuld trifft Leonardo? Er war 8 Jahre alt, als das damals geschah. Ja, das ist wahr. Aber ich höre Felix und der Mund füllt sich mir mit Schlamm. Und ich muss ausspeien, um nicht zu morden. Beherrsche dich. Was hilft dir das? Nichts. Aber du wirst es verstehen. Widersetze dich nicht dem Glück deines Sohnes. Sage ihm nichts. Du bist alt. Ich auch. Wir müssen schweigen. Ich werde ihm nichts sagen. Nichts. Leonardo Felix. Leonardo Felix. Leonardo. Leonardo. Was macht das Kind? Es schläft schon. Gestern war ihm nicht wohl. Es hat nachts geweint. Heute ist es wie eine Dahlie. Und du? Warst du beim Hufschmied? Da komme ich her. Seit 2 Monaten lasse ich das Pferd immer wieder beschlagen, aber fortwährend verliert es seine Hufeisen. Anscheinend reißt es sich an den Steinen ab. Vielleicht, weil du es so oft benutzt? Fast gar nicht. Gestern sagten mir die Nachbarinnen, sie hätten dich am Ende der Ebene gesehen. Wer hat das gesagt? Die Frauen, die die Kapern pflücken. Ich war sehr erstaunt. Bist du dort gewesen? Nein. Was hätte ich wohl in dem Ödland zu tun? Das sagte ich auch. Aber das Pferd triefte von Schweiß. Hast du das gesehen? Nein, meine Mutter. Sagt, wer macht mit dem Pferd Wettrennen? Es liegt unten mit aufgerissenen Augen, als käme das Ende der Welt. Ich, Schwiegermutter. Meinetwegen krepier's. Weißt du, dass man um die Hand meiner Cousine anhalten wird? Wann? Morgen. Die Hochzeit soll in einem Monat sein. Hoffentlich wird man uns einladen. Ich weiß nicht. Man sagt, seine Mutter war mit dieser Heirat nicht sehr einverstanden. Vielleicht hat sie recht. Man muss sich vor ihr in Acht nehmen. Es missfällt mir, dass ihr schlecht von einem anständigen Mädchen sprecht. Weißt du nicht, dass sie 3 Jahre lang Leonardos Braut war? Aber ich gab sie auf. Frau, eben war der Bräutigam im Laden und hat das Beste gekauft, das da war. Allein? Nein, mit seiner Mutter. Durchbrochene Strümpfe haben sie gekauft. Ein Luxus. Sie haben Geld. Strümpfe, wie sie eine Frau nur im Traum sieht. Mädchen! Ah, und alles aus Seide. Das interessiert uns nicht. Lass sie doch. Ich will es nicht hören. Entschuldigen Sie. Komm, Mädchen. Was fehlt dir, Leonardo? Woran denkst du? Lass mich nicht allein, ohne mir etwas zu sagen. Schweig. Nein. Du sollst mich ansehen und es mir sagen. Wirst du schweigen? Leonardo. Geh fort. Bleibe draußen und lauf in die Berge. Durch grauende Täler. Ach, schneeiger Schmerz. Ach, Falbe, Falbe des dämmernden Morgens. Treten Sie ein. Man kommt sogleich. Hast du die Uhr? Ja, Mutter. Wir müssen zeitig zurück. Wie weit diese Leute wohnen. Aber das Land ist gut. Gut. Aber zu einsam. 4 Stunden Weg und kein Haus und kein Baum. Das ist das Ödland. Dein Vater hätte es mit Bäumen bedeckt. Ohne Wasser? Er hätte es gesucht. In den 3 Jahren, die er mit mir verheiratet war, pflanzte er 10 Kirschbäume. Die 3 Nussbäume bei der Mühle. Einen großen Weinberg und eine Pflanze, die Jupiter heißt, rote Blüten treibt und die nun verdorrt ist. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Einen langen Weg gehabt? 4 Stunden. Dann seid ihr über den langen Weg gekommen. Ich bin schon zu alt, um dem Flussbett zu folgen. Sie wird matt davon. Eine gute Spartoernte diesmal. Wirklich? Gut. Zu meiner Zeit brachte diese Erde nicht einmal Sparto hervor. Man musste sie züchtigen, sie mit Tränen begießen, bis sie einmal etwas Nützliches hergab. Aber jetzt gibt sie. Klage nicht. Ich komme nicht, um etwas von dir zu verlangen. Du bist reicher als ich. Weinberge sind ein Kapital. Jeder Rebstock ein Silberstück. Du weißt, warum ich komme. Ja. Nun? Sie haben es schon miteinander besprochen. Mein Sohn ist jemand und kann etwas. Meine Tochter auch. Mein Sohn ist stattlich. Er hat noch keine Frau berührt. Seine Ehre ist reiner als ein Betttuch auf der Bleiche. Das sage ich dir auch von meiner Tochter. Sie backt das Brot um 3 Uhr, wenn der Morgenstern noch leuchtet. Sie schwatzt nie. Sie ist sanft und weich wie Wolle, stickt alle Arten von Stickerei und kann ein Hanftau mit den Zähnen durchbeißen. Gott segne ihr Heim. Gott segne es. Wann soll die Hochzeit sein? Nächsten Donnerstag. An dem Tag wird sie 22 Jahre alt. 22 Jahre. So alt wäre mein ältester Sohn, wenn er noch lebte. Und wie würde er leben, feurig und männlich, wie er war, wenn die Menschen nicht die Messer erfunden hätten? Daran solltest du jetzt nicht denken. Jede Minute. Also am Donnerstag, so war es doch. Ja, am Donnerstag ist die Hochzeit. Das Brautpaar und wir fahren im Wagen zur Kirche, die sehr weit entfernt ist, und die Gäste nehmen ihre Gefährte und Pferde. Einverstanden. Da kommt sie. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefällt. Guten Tag. Komm her. Bist du glücklich? Ja. Du musst nicht so ernst sein. Schließlich wird sie doch deine Mutter. Ich bin glücklich. Ich habe das Ja-Wort gegeben, weil ich es geben wollte. Natürlich. Sieh mich an. Sie gleicht meiner Frau. So? Eine Schönheit. Weißt du, was heiraten heißt, Geschöpf? Ich weiß. Ein Mann, Kinder und für alles Übrige eine 2 Ellen dicke Wand. Ich werde Wort zu halten wissen. Hier hast du ein paar Geschenke. Danke. Nehmen wir nichts zu uns, Wein? Er trinkt nicht. Umso besser. Ich komme morgen. Wann? Um 5. Ich erwarte dich. Wenn ich von dir gehe, fühle ich einen heftigen Riss und etwas wie einen Knoten in der Kehle. Wenn du mein Mann bist, wirst du ihn nicht mehr spüren. Das denke ich auch. Gehen wir. Die Sonne wartet nicht. Sind wir einig? Vollkommen. Leb wohl, Tochter. Ich begleite euch einige Schritte. Ich kann es nicht erwarten, die Geschenke zu sehen. Hör auf! Ach, zeig sie mir doch, Kindchen. Ich will nicht! Nur die Strümpfe. Sie sollen ganz durchbrochen sein, Kindchen. Nein! Kindchen, mein Töchterchen, was fehlt dir? Bist du traurig, dass es mit deinem Königinnenleben vorbei ist? Denk nicht an bittere Dinge. Hast du Grund dazu? Nein. Wir wollen uns die Geschenke ansehen. Geh weg! Mädchen! Schweig, hast du! Wir wollen von anderem reden. Hast du diese Nacht dein Pferd gehört? Wann? Gegen 3. Es wird ein Pferd gewesen sein, das dem Rudel entlaufen ist. Nein, es trug einen Reiter. Woher weißt du das? Weil ich ihn gesehen habe. Er hielt unter deinem Fenster. Es wunderte mich sehr. Vielleicht war es mein Bräutigam. Manchmal schon ist er um diese Stunde hier vorbeigeritten. Nein. Hast du ihn erkannt? Ja. Wer war es? Leonardo. Du lügst! Wozu sollte er kommen? Er ist gekommen. Schweig! Verflucht sei deine Zunge! Hör doch. Die Braut erwache am Morgen der Hochzeit. O trügen die Flüsse der Welt deinen Kranz. Komm, ich will dich kämmen. Man erstickt vor Hitze. In dieser Gegend wird es nicht einmal in der Morgendämmerung kühler. Meine Mutter stammt aus einer Gegend, in der es viele Bäume gab. Aus einer fruchtbaren Gegend. Dann war sie gewiss fröhlich. Sie verkümmerte hier. Es war ihr Schicksal. Wir alle verzehren uns hier. Die Wände sind Brandstifter. Reiß nicht so sehr. Ich will nur diese Locke besser legen. Sie soll dir in die Stirn fallen. Wie schön du bist. Oh. Kämme weiter. Glückliche. Du wirst deinen Mann umarmen. Du wirst ihn küssen. Sein Gewicht fühlen. Schweig! Und das Schönste ist, wenn du erwachst und ihn an deiner Seite fühlst. Und wenn sein Atem deine Schultern streift, wie ein Nachtigallenfederchen. Willst du nicht schweigen? Aber Kindchen, was ist deine Hochzeit? Das ist deine Hochzeit und weiter nichts. Süßigkeiten? Blumensträuße? Nein. Ein leuchtendes Bett, ein Mann und eine Frau. Sag das nicht. Aber es ist sehr lustig. Sehr süß. Oder sehr bitter. Die Orangenblüten werde ich dir hierher legen. Bis hier, damit der Kranz auf der Frisur zur Geltung kommt. Gib sie mir. Das sind nicht die Stunden, um traurig zu sein. Nimm den Kranz. Ach, Kindchen. Was für eine Strafe wird dich treffen, wenn du den Brautkranz fortwirfst. Willst du nicht heiraten? Sag es. Noch ist es Zeit. Wölkchen. Ein böser Wind. Wer kennt das nicht? Du liebst deinen Bräutigam? Ich liebe ihn. Ja, gewiss. Sicherlich. Aber es ist ein gewaltiger Schritt. Man muss ihn tun. Ich habe es mir gelobt. Ich werde dir den Kranz aufsetzen. Schnell, Sie müssen bald kommen. Sie haben wenigstens 2 Stunden zu gehen. Wie weit ist es von hier zur Kirche? 5 Meilen durch das Flussbett und doppelt so viele auf dem Wege. Wie schön du bist. Öffne. Die ersten Gäste kommen. Ich gehe in mein Zimmer. Leonardo! Du? Ich. Guten Morgen. Als Erster. Bin ich nicht eingeladen? Doch. Deshalb bin ich auch da. Und deine Frau? Ich kam zu Pferd. Sie kommt zu Fuß. Hast du niemand getroffen? Ich ritt an ihnen vorbei. Du wirst das Pferd zu Tode hetzen. Wenn es stirbt, ist es tot. Ich bin als Einzige auf. Und die Braut? Werde ich jetzt ankleiden. Die Braut. Sie wird glücklich sein. Und dein Söhnchen? Wer? Dein Sohn. Ach so. Bringt sie ihn mit? Nein. Die Braut wird einen großen Kranz tragen, nicht wahr? Er sollte nicht zu groß sein. Ein kleinerer würde ihr besser stehen. Hat der Bräutigam schon den Orangenblütenzweig gebracht, den sie an die Brust heften muss? Kann dir das nicht gleichgültig sein? Still, sie kommt. Warum fragst du, ob er mir den Zweig gebracht hat? Hast du Hintergedanken? Du kennst mich. Du weißt, dass ich keine Hintergedanken habe. Aber sage mir das. Was bin ich für dich gewesen? Öffne dein Gedächtnis, frische es auf. Aber zwei Rinder und eine ärmliche Hütte ist zu wenig. Das ist der Stachel. Wozu kommst du? Zu deiner Hochzeit. Ich war auch auf deiner. Ich will nicht sprechen. Ich bin ein heißblütiger Mann und ich will nicht, dass man meine Stimme auf all diesen Hügeln hört. Meine würde lauter sein. So könnt ihr nicht weiterreden. Du hast nicht Vergangenes auszugraben. Sie hat recht. Ich dürfte nicht einmal mit dir sprechen. Aber es erhitzt mir das Blut, dass du kommst, um mich anzustarren, meine Hochzeit zu bespähen und so hinterhältig nach den Orangenblüten zu fragen. Geh und erwarte deine Frau am Tor. Nach meiner Hochzeit habe ich Tag und Nacht über die Schuld nachgedacht. Und jedes Mal, wenn ich anfange zu denken, steigt eine neue Schuld auf, die die alte frisst. Aber immer gibt es Schuld. Ein Mann mit einem Pferd weiß viel und vermag viel, um ein Mädchen, das in einer Wüste lebt, zu betören. Aber ich bin zu stolz. Darum heirate ich. Und ich will mich mit meinem Mann, den ich lieben werde, einschließen. Der Stolz hilft dir nicht. Brennen und schweigen ist die größte Pein, die wir auf uns nehmen können. Was half mir der Stolz? Was half mir, dass ich dich nicht ansah? Nichts. Du glaubst, dass die Zeit heilt und die Wände verbergen, aber das ist nicht wahr. Wenn die Dinge ins Innere dringen, kann niemand mehr sie herausreißen. Ich kann dich nicht anhören. Ich kann deine Stimme nicht hören. Sie schleppt mich fort. Ich weiß, dass ich ertrinke, aber ich taumle hinter ihr her. Du musst sofort gehen! Sofort! Und ich weiß, dass ich wahnsinnig bin. Und ich weiß, dass meine Brust fault vor Dulden und Harren. Und ich stehe hier ruhig und höre ihn an und sehe, wie er die Arme bewegt. Und ich kann keine Ruhe finden, ohne es dir zu sagen. Ich habe geheiratet. Jetzt heiratet du! Und ob sie heiratet! Da kommen die Leute! Nähere dich hier nicht mehr! Sei unbesorgt! Die Braut erwache am Morgen der Hochzeit. Der Rundgesang kreise, ein Blütenkranz grüße von jedem Gesims. Erwache, wach auf mit fließendem Haar. Komm, Schwarzgelockte, die Kühle des Morgens tröpfelt schon Tau. Der Bräutigam gleicht dem lautesten Golde. Die Braut erwache! Die Braut soll sich zeigen. Sie komme! Die Hochzeit hebt an wie ein springender Stier. Es macht Freude, dich im Kranze zu sehen. Wir wollen sofort zur Kirche fahren. Eilt es dir so sehr? Ja, ich will deine Frau werden. Allein mit dir bleiben und nur deine Stimme hören. Ich auch. Und nur deine Augen sehen. Umarme mich so fest, dass ich mich nicht von dir lösen könnte, selbst wenn mich meine tote Mutter riefe. Meine Arme sind stark. Ich werde dich 40 Jahre umarmen. Immer! Auf zu den Pferden und Wagen! Die Sonne ist schon aufgegangen. Vergiss, reine Jungfrau, niemals den Tag, an dem du dein Haus verlässt wie ein Stern. Gehen wir, Leonardo. Mit dem Karren? Hast du etwas anderes? Ich bin nicht der Mann, der in einem Karren fährt. Und ich bin nicht die Frau, die ohne ihren Mann auf eine Hochzeit geht. Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Warum starrst du mich so an? Du hast einen Stachel in jedem Auge. Gehen wir. Ich weiß nicht, was vorgeht. Aber ich denke. Und ich will nicht denken. Eines weiß ich, dass ich verstoßen bin. Aber ich habe einen Sohn. Und ein anderer kommt. Es geht weiter. Dasselbe Geschick traf meine Mutter. Aber ich will nicht fort von hier. Komm! Mit dir. Ja. Noch nie habe ich so viele Gäste auf einer Hochzeit gesehen. Nein, noch nie. Es war prächtig. Ganze Familien sind gekommen. Leute, die sonst nicht vor die Tür gehen. Dein Vater säte viel und du erntest jetzt. Es waren Verwandte da, die ich nicht kannte. Wie von der Küste. Ha, sie erschraken vor den Pferden. Und du, Tochter, an was denkst du? An nichts. Das Sakrament wiegt schwer. Wie Blei. Aber es darf dich nicht bedrücken. Leicht wie der Taube soll dir sein. Komm, du, zu den Freunden. Sieh dir diesen Tanz an. Das sind Tänzer aus der Küstengegend. Die Vettern meines Mannes. Wie wenn Steine tanzten. Es freut mich, sie zu sehen. Welche Wandlung für dieses Haus. Leonardo und seine Frau. Warum sind diese Leute hier? Sie gehören zur Familie. Heute ist der Tag der Versöhnung. Er stammt von seinem Urgroßvater ab, der mit Morden begann. Messerstecher und Leute mit tückischem Lächeln. Lass ihn. An ihren Stirnen sehe ich nur die Hand, mit der sie mordeten, was mein war. Heute solltest du daran nicht denken. Wenn das Gespräch darauf kommt, muss ich sprechen. Und heute mehr denn je. Denn von heute an bin ich allein. In der Hoffnung auf Gesellschaft. Das ist mein Lieblingswunsch. Die Enkel. Ich wünsche Ihnen viele. Diese Äcker brauchen ungeheure Arme. Man muss Schlachten mit dem Unkraut schlagen. Mit den Disteln und den dicken Steinen, die weiß Gott woher kommen. Und diese Arme müssen die der Herren sein, die züchtigen und herrschen und den Samen sprießen lassen. Man braucht viele Söhne. Und einige Töchter. Die Söhne entweht der Wind. Sie müssen mit den Waffen hantieren. Aber die Mädchen bleiben. Ich glaube, sie werden beides haben. Mein Sohn wird sie zärtlich lieben. Mein Sohn ist aus gutem Samen. Sein Vater hätte mit mir viele Kinder haben können. Du musst nun warten. Meine Tochter ist breit und dein Sohn ist stark. Ich werde warten. Stelle die Schalen mit geröstetem Weizen zurecht. Ich habe sie bereits aufgestellt. Haben dir die Orangenblüten gefallen? Ja. Sie sind ganz aus Wachs und halten ewig. Es wäre schön gewesen, wenn du sie am ganzen Kleide getragen hättest. Das ist nicht nötig. Wir wollen ja die Nadeln fortnehmen. Es ist wunderschön. Tanzt du nicht? Es holt mich niemand. Wo ist denn die Braut? Sie nimmt sich den Kopfputz ab. Höre, da ihr kaum schlafen werdet, habe ich euch für Mitternacht Schinken und ein paar Becher alten Weines bereitgestellt. Unten im Wandschrank, falls ihr es braucht. Mitternacht esse ich nicht. Wenn nicht du, dann die Braut. Trink mit uns. Ich warte auf die Braut. Du hast sie in der Morgendämmerung. Dann ist es am schönsten. Nur einen Augenblick. Also, gehen wir. Wem hast du die erste Nadel gegeben? Mir oder ihr? Ich weiß es nicht mehr. Mir hast du sie hier gegeben. Und mir beim Altar. Ich weiß nichts. Ich habe vieles zu bedenken. Bist du verstimmt? Nein. Verzeiht mir. Die beiden Nadeln verhelfen uns schnell zu einem Mann, nicht wahr? Ja. Nun heiratet die eine früher als die andere. So ungeduldig seid ihr. Warum? Weil... Lass mich los! Warum darf ich dich nicht umarmen? Du bist es. Wer sonst? Dein Vater? Oder ich? Das ist wahr. Aber dein Vater hätte dich sanfter umarmt. Allerdings. Weil er alt ist und ich nicht. Lass das. Warum? Wegen der Leute. Sie könnten uns sehen. Was tut das? Wir sind doch schon getraut. Gewiss, aber lass mich. Nachher. Was fehlt dir? Mir fehlt nichts. Ich möchte nicht stören. Bitte, sprich nur. Ist mein Mann hier gewesen? Leonardo? Nein. Ich finde ihn nicht. Und das Pferd ist auch nicht im Stall. Er wird es wohl ein bisschen galoppieren lassen. Wir wollen ein wenig tanzen. Nein. Ich möchte mich einen Augenblick hinlegen. Ich werde dir Gesellschaft leisten. Niemals! Während alle diese Leute da sind, was würden sie dazu sagen? Lass mich Atem schöpfen. Wie du willst. Aber sei dieser Nacht nicht so. In der Nacht wird mir wohler sein. Das hoffe ich sehr. Mein Sohn. Wo warst du? Mitten in diesem Lärm. Bist du glücklich? Ja. Und deine Frau? Ruht aus. Ein böser Tag für die Bräute. Ein böser Tag, der einzig Gute. Für mich war er wie eine Erbschaft. Er ist das Umpflügen des Feldes. Das Pflanzen neuer Bäume. Gehst du schon? Ja. Ich muss in meinem Hause sein. Allein? Nicht allein. Mein Kopf ist voll von Dingen, von Menschen und von Kämpfen. Aber Kämpfe, die keine mehr sind. Solange wir leben, kämpfen wir. Ich werde dir immer gehorchen. Versuche, mit deiner Frau zärtlich zu sein. Und wenn du sie töricht oder störrisch findest, liebkose sie so, dass du ihr dabei etwas wehtust. Eine feste Umarmung. Ein Biss. Und küsse sie nachher sanft. Sie soll sich nicht verletzt fühlen. Aber sie soll wissen, dass du der Mann, der Herr bist, dass du befiehlst. Das lernte ich von deinem Vater. Und da du ihn nicht mehr hast, muss ich dich diese Stärke lehren. Ich werde immer tun, was du sagst. Wo ist meine Tochter? In ihrem Zimmer. Das Brautpaar soll kommen. Wir wollen den Bänderreigen tanzen. Du wirst ihn führen, Bräutigam. Da ist sie nicht. Nicht? So wird sie auf der Dachterrasse sein. Ich will nachsehen. Sie ist nicht auf der Terrasse. Nicht? Wo kann sie sein? Wo ist unser Kindchen? Das wissen wir nicht. Ist sie nicht beim Tanz? Nein, beim Tanz ist sie nicht. Es sind viele Leute da, seht nach. Ich habe schon nachgesehen. Wo ist sie? Nichts. Nirgends. Was heißt das? Wo ist deine Tochter? Hört mich alle! Sie sind geflohen. Geflohen, sie und Leonardo. Zu Pferd. Umschlungen. Und verschwunden wie eine Erscheinung. Meine Tochter? Nein. Deine Tochter? Ja. Sprössling einer schlechten Mutter. Und er auch. Aber sie ist schon die Frau meines Sohnes. Ihnen nach. Wer hat ein Pferd? Wer hat ein Pferd? Jetzt ein Pferd. Ich gebe ihm alles. Meine Augen. Meine Zunge. Hier ist eins. Vorwärts. Ihnen nach. Und gib acht. Diese Sippe mordet schnell. Und gut. Es kann nicht sein. Vielleicht hat sie sich in die Zisterne gestürzt. Ins Wasser stürzen sich nur die Ehrbaren, die Keuschen, die nicht. Aber sie ist meinem Sohn schon angetraut. Hier gibt es zwei Parteien, meine Familie und deine. Verlass das Haus, schüttet seinen Staub von den Füßen, helft meinem Sohn. Wieder ist die Stunde des Blutes da. Zwei Parteien. Du mit den deinen. Ich mit den meinen. Hinaus! Auf allen Wegen! Wir sind da. Ein Baum mit 40 Ästen. Wir werden ihn bald gefällt haben. Und hat man sie gefunden? Nein, man sucht sie überall. Und man wird sie finden. Psst. Was gibt es? Es ist, wie wenn sie auf allen Wegen zugleich kämen.

kein Vogel wache. Und die Brise schlage die Seufzer in die Falten ihres Rockes und flieh mit ihnen durch die schwarzen Kronen oder begrabe sie im weichen Lehm. Dieser Mond! Sie kommen näher. Einige durch das Röhricht, der andere durch den Fluss. Ich werde die Steine beleuchten. Was willst du noch? Nichts. Aus zwei Himmelsrichtungen wirbelt heftiger Wind. Wirf Licht auf die Weste, damit sich die Knöpfe voneinander abheben und die Messer ihren Weg an ihnen vorbeifinden. Doch sollen sie langsam vergehen, denn das köstliche Zischen des Blutes will zwischen den Fingern nicht hören. Sie, voller Sehnsucht, erwachen meine Täler aus stäubender Asche und erlechzen schon ohne Geduld diesen Quell erzitternder Strahlen. Wir dürfen sie den Fluss nicht überschreiten lassen. Still. Dort kommen sie. Beeile dich. Viel Licht, hast du verstanden? Sie werden entkommen nicht können. Von hier ab gehe ich allein. Geh, denn ich will, dass du umkehrst. Schweig! Hörst du? Ach, welche Pein, welches Feuer verbrennt mir das Herz und den Kopf. Zersplittertes Glas in der Zunge. Wir taten den Schritt. Jetzt schweige. Denn es nahen sich schon die Verfolger und ich muss mit dir jetzt entfliehen. Doch entführst du mich nur mit Gewalt. Mit Gewalt. Wer stieg denn zuerst im Hause die Treppe herab? Ich stieg die Treppe herab. Mit Zügeln, wer zäumte das Pferd? Ich selbst tat es, ja, es ist wahr. Meine Sporen, wer schnallte sie an? Ich schnallte die Sporen dir an. Doch könnte ich, wenn ich dich sehe, mit diesen Händen, die dein sind, das blaue Gezweige zerreißen und das Murmeln der Adern in dir. Ich liebe dich. Geh! Ach, welche Pein, welches Feuer verbrennt mir das Herz und den Kopf. Zersplittertes Glas in der Zunge. Ich wollte vergessen und baute eine Steinmauer zwischen die Häuser. So war es. Erinnerst du dich? Und wenn ich von Weitem dich sah, dann warf ich mir Sand in die Augen. Doch trabte das Pferd, wenn ich ausritt, eilig zum Tor deines Hauses. Mein Blut stachen silberne Nadeln und unglücklich ward es und dunkel. Der Traum aber füllte und füllte mein Fleisch mit der Pflanze des Unheils. Ich trage daran nicht die Schuld. Die Erde ist schuldig. Der Geruch deiner Brüste und Zöpfe. Ach, welch ein Wahnsinn. Ich will mit dir teilen, nicht Tisch und nicht Bett. Aber keine Sekunde des Tages möchte von dir ich getrennt sein. Denn du ziehst mich dir nach. Und ich komme. Ich verließ einen mutigen Mann. Ich verließ seine ganze Familie. Auf der Hochzeit. Schon bräutlich gekrönt. Dich sollte die Strafe. Dich treffen. Doch ich will nicht, dass sie dich fällt. Lass mich allein und entfliehe. Denn niemand wird dich beschützen. Fliehen wir in dunkle Höhlen. Dort, wo ich immer dich liebe. Nichts gilt mir die Meinung der Menge, noch das Gift, das sie über uns ausspritzt. Ich werde zu Füßen dir schlafen. Deines Traumes Geheimnis zu hüten, nackt, mit dem Auge aufs Feld, als ob eine Hündin ich sei. Die bin ich. Und ich schaue dich an, und mich verbrennt deine Schönheit. Flamme verzehrt die Flamme. Dasselbe zuckende Feuer tötet vereint zwei Ähren. Auf! Wohin willst du mich führen? Dahin, wohin diese Meute, die uns jetzt jagt, niemals folgt. Wo ich dich anschauen kann. Hörst du? Sie kommen. Entflieh. Gerecht ist, dass ich hier sterbe. Verworfenes Weib und Jungfrau. Schweig still, denn sonst hören sie uns. Geh voran. Gehen wir. Geh. Vereint. Vereint? Und wenn sie uns trennen, so trennen sie tot mich von dir. So trennen sie tot mich von dir. Hier hinauf! Du wirst sie nicht finden. Ich werde sie finden. Ich glaube, sie haben eine andere Schneise durchritten. Nein! Wenn du mir folgst, so folge mir schweigend. Hier finde ich sie. Hier. Siehst du diesen Arm? Das ist nicht mein Arm. Das ist der Arm meines Bruders und meines Vaters und aller unserer Toten. Und er hat solche Kraft, dass er diesen Baum mit der Wurzel ausreißen kann. Wenn er will. Komm, schnell. Denn ich fühle hier die Zähne der meinen eingegraben, dass es mir nicht möglich ist, ruhig zu atmen. Ach. Was willst du, Bettler? Mich friert. Hast du einen Mann und eine Frau auf einem Pferd vorbeireiten sehen? Nein. Sie kommen vom Hügel herab. Hörst du sie nicht? Nein. Kennst du den Weg? Nein. Ich werde dich begleiten. Ich kenne diese Gegend. Auf denn! Wohin? Dorthin. Komm! Ach, wandernder Tod. Tod der großen Blätter. Lass geschlossen den Springborn des Bluts. Ach, einsamer Tod, Tod der trockenen Blätter. Bedeck nicht die Hochzeit mit Blüten. Ach, trauriger Tod, lass grüne Zweige der Liebe. Ach, grausamer Tod, lass grüne Zweige der Liebe. Die Augen sind zu früh gebrochene Blüten. Die Zähne sind zwei Handvoll harschen Schnees. Sie fielen beide. Doch die Braut kehrt heim. Kleider und Haar von rotem Blute rot. Sie wiegen stumm sich unter ihren Tüchern auf breiten, starken Schultern großer Burschen. Es war nicht anders. Und es war gerecht. Schmutziger Sand bedeckt das lautere Gold. Schweig. Ich kann nicht. Schweig. In diesem Hause will ich keine Klagen. Eure Tränen sind Tränen der Augen, nichts weiter. Aber meine kommen, wenn ich allein bin, aus meinen Fußsohlen, aus den Wurzeln meines Seins. Und sie sind heißer als mein Blut. Komm zu mir. Bleib nicht hier allein. Hier. Hier will ich sein. Und ruhig. Alle sind tot. Jetzt werde ich mitternachts schlafen. Denn Messer und Pistolen schrecken mich nicht mehr. Andere Mütter lehnen sich aus dem Fenster, vom Regen gepeitscht und spähen nach ihren heimkehrenden Söhnen. Ich nicht. Mein Traum wird eine kalte Elfenbeintaube, die Kamelien aus Reif zum Friedhof trägt. Nimm die Hand vom Gesicht. Wir müssen schreckliche Tage überstehen. Ich will niemand sehen. Die Erde und ich, mein Schmerz und ich und diese vier Wände. Ach. Ich muss gefasst sein. Die Nachbarinnen kommen. Sie sollen mich nicht so armselig sehen. So armselig. Eine Frau, die keinen Sohn hat. Nichts, was ihre Lippen berühren könnten. Wohin, Braut? Hierher. Wer ist das? Erkennst du sie nicht? Darum frage ich, wer das ist. Denn ich darf sie nicht erkennen, um mir nicht die Zähne in den Hals zu schlagen. Viper! Siehst du sie? Sie ist hier. Sie weint. Und ich bleibe ruhig und reiße ihr nicht die Augen aus. Ich begreife mich nicht. Sollte ich meinen Sohn nicht geliebt haben? Und seine Ehre? Wo ist seine Ehre? Um Gottes Willen. Lass sie. Ich bin gekommen, damit sie mich umbringe und man mich zu ihnen trage. Nicht mit den Händen, mit eisernen Haken, mit einer Sichel, mit aller Kraft, bis sie an meinen Knochen zerbricht. Lass sie, denn sie soll wissen, dass ich rein bin, dass ich wahnsinnig werde, aber dass man mich verscharren kann, ohne dass ein Mann sich jemals im weißen Glanz meiner Brust gespiegelt hat. Schweige! Schweige! Was bedeutet mir das? Weil ich dem anderen folgte. Weil ich ihm folgte. Auch du wärst ihm gefolgt. Ich war ein Weib, das in Gluten verbrannte. Innen und außen voll ätzender Wunden. Und dein Sohn war ein wenig Wasser, von dem ich Söhne, Grund und Genesung erwartete. Aber der andere war ein dunkler Strom unter Zweigen, der mir das Rauschen seiner Binsen zuraunte und seinen geheimnisvollen, verhaltenen Gesang. Ich habe es nicht gewollt, hörst du? Ich wollte nicht. Hörst du, ich wollte nicht! Dein Sohn war mein Wunsch. Und ich habe ihn nicht betrogen. Aber der Arm des anderen riss mich zu sich, wie Meeresbrandung. Ich stürzte ihm zu, wie vom Kopfstoß eines Maultiers getroffen. Und er hätte mich immer nachgeschleift. Immer. Und wenn ich alt geworden wäre und alle Söhne deines Sohnes mich an den Haaren festgehalten hätten. Sie hat keine Schuld. Ich habe keine Schuld. Wer hat sie denn? Ein schwaches, zartes, schlafloses Weib, das seine Brautkrone wegwirft um ein Stück von einem Bett, das eine andere Frau angewärmt hat. Schweig! Räche dich an mir. Aber das nicht! Keusch bin ich, wie ein eben geborenes Kind. Und stark, um es dir zu beweisen. Fache die Kohlen an, die Hände ins Feuer. Du für deinen Sohn, ich für meinen Leib. Du wirst sie zuerst zurückziehen. Was kümmert mich deine Keuschheit? Was dein Tod? Was überhaupt? Gebenedeit sei das Korn, denn meine Söhne liegen unter ihm. Gebenedeit sei der Regen, denn er netzt das Antlitz der Toten. Gebenedeit sei Gott, denn er eint in gemeinsamer Ruhe. Lass mich mit dir weinen. Weine, doch an der Tür. Sie bringen sie schon. So mögen sie kommen. Das Kreuz. Mit einem Messer, einem winzigen Messer. Eines Tags, der bestimmt war, zwischen 3 Uhr und 4, erstachen sich beide Männer für Liebe. Mit einem Messer, einem winzigen Messer, das eine Hand kaum festhalten kann, doch das listig das Fleisch überrascht und hindurchdringt und dort erst stillsteht, wo die dunkle, geheime Wurzel des Schreis in Wirrnis erbebt.